ist bestimmt ein politischer Verschwörer. Das ist einmal klar, das steht fest«, sagte sich Rasumichin endgültig, indem er langsam die Treppe hinabstieg. »Und die Schwester hatte auch hineingezogen. Das ist sehr, sehr gut möglich bei dem Charakter von Avdotja Romanowna. Sie treffen sich heimlich. Sie hat es mir ja auch angedeutet. Aus vielen ihrer Worte und Anspielungen kann man sich das so zusammenreimen. Ja, und wie soll man sich denn sonst diesen ganzen Wirrwarr erklären? Hm. Nikolai ist ein braver Bursche, dass er es gestanden hat. Und ich dachte, Herrgott noch mal, was ich schon alles dachte. Ja, das kam wie eine Verfinsterung, wie eine Geistesverwirrung über mich. Und ich bin Rodja gegenüber schuldig. Damals bei der Lampe im Korridor hat er mich verwirrt und blind gemacht. Pfui, welch ein hässlicher, roher, gemeiner Gedanke von mir. Und jetzt lässt sich alles Vorhergegangene leicht erklären. Seine Krankheit damals, alle seine sonderbaren Handlungen, auch früher schon, noch auf der Universität, als er immer so düster und verschlossen war. Aber was bedeutet dieser Brief? Hier steckt vielleicht auch noch etwas anderes dahinter. Von wem ist dieser Brief? Ich habe einen Verdacht. Ich muss das alles herausbekommen. Da fiel ihm Dunetschka ein und die Gefahr, in der sie schwebte. Und sein Herzschlag setzte fast aus vor Schreck. Er riss sich zusammen und begann zu laufen. Raskolnikow stand sofort auf, kaum dass Rasumichin fortgegangen war, wandte sich zum Fenster, ging von einer Ecke in die andere, als hätte er die Enge seiner Kammer vergessen, und setzte sich wieder auf seinen Divan. Er war wie verwandelt, gleichsam wie neugeboren. Es gab wieder Kampf, also hatte sich doch ein Ausweg gefunden. »Ja, nun hat sich doch ein Ausweg gefunden«, sagte er sich. Alles war ja immer schon viel zu verkapselt und verstopft. Ein qualvoller Druck lastete auf ihm, und er war wie benommen. Seit dem Auftritt mit Nikolai bei Porfiri glaubte er in der Enge schon zu ersticken, ohne einen Ausweg. Nach Nikolai noch am selben Tag die Szene bei Sonja. Er hatte sie nicht so, gar nicht so begonnen und beendet, wie er sie sich vorgestellt hatte. Die Schwäche hatte ihn plötzlich und vollständig übermannt, mit einem Schlag. Er war ja doch damals mit Sonja einer Meinung. Er hatte ihr aus vollem Herzen zugestimmt, dass er mit solch einer Sache auf der Seele allein nicht werde weiterleben können. Und Svidrigailow?